Du hast es schwer, denn du denkst verkehrt. Du hast nicht die Meinung, die man gerne hört. Deine Meinung ist riskant, das weißt du schon. Oft sind Schwierigkeiten der bittere Lohn. Das Leben